schwarz und braun. Sie sind so lieb am Schauen, pur wenn's da schießen willst, so musst du aufvertrauen. Denn sie sind so geschwind, sie haben ja gleich den Wind, sie fangen zu pfeifen an, oft sind sie davon. Holleroi, die Ritteria ho, holleroi, und lass mein Stutzel knallen und wir ja auf die Schau sind's aber gefallen. Holleroi, tiri, tiri, ja ho. Holleroi, tiri, ja ho. Holleroi, tiri, tiri, ja ho. Steht schon draußen vor ihrer Hüttentür und hat ein Juchzgetan, ja, aber zu mir. Holleroi, di, diri, diri, ja, ho. Holleroi, di, diri, ja, ho. Holleroi, di, diri, diri, ja, ho. Holleroi, di, diri, diri, ja, ho.